does it help you if you're a billionaire but you're so sick you can't fulfill God's purpose? Was nutzt es dir, wenn du Milliardär bist, doch du bist gleichzeitig so krank, dass du Gottes Berufung nicht erfüllen kannst? What does it help you if you have all the money in the world and yet your family is completely destroyed? Was nutzt es dir, wenn du alles Geld der Welt hast, doch deine Familie ist komplett zerstört? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Prosperous Daniel is sitting next to me. Der wohlhabende Daniel sitzt neben mir. And I'm here with him. Und ich bin hier mit ihm. I'm Reinhard. Ich bin Reinhard. Daniel, what are we going to talk about today? Daniel, worüber sollen wir heute sprechen? Is that a real question? Yes. Sobre prosperidade. We're going to talk about, is prosperity biblical? Wir sprechen darüber, ist Wohlstand biblisch? Recently, I got a message from a very upset person. Vor kurzem erhielt ich eine Nachricht von einer sehr verärgerten Person. And he tried to convince me. Und er versuchte, mich davon zu überzeugen. To speak against the prosperity gospel. Etwas gegen das Wohlstandsevangelium zu sagen. Look. Schau. I don't know if this translates even to Portuguese. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt auf Portugiesisch übersetzen kann. Do you know the word oxymoron? Mm-hmm. Oh, you are so smart. Listen. Hör zu. The word prosperity gospel is an oxymoron. Das Wort Wohlstandsevangelium ist ein Oxymoron. You know, an oxymoron are like two things that kind of are in disagreement and yet they're put together in one word. Ein Oxymoron sind zwei Dinge, die einander widersprechen und dennoch wurden sie zu einem Wort zusammengefügt. White chocolate is an oxymoron. Weiße Schokolade ist ein Oxymoron. That's why I refuse to eat it. Deshalb weigere ich mich, sie zu essen. Because the cocoa bean is dark, it's not white. Denn eine Kakaobohne ist dunkel, sie ist nicht weiß. Without cocoa bean you can't make chocolate, so how can chocolate be white? Ohne eine Kakaobohne kann man keine Schokolade machen. Wie kann Schokolade also weiß sein? Jumbo shrimp. Jumbo shrimp. Shrimp means small, jumbo means big. Shrimp heißt klein und jumbo bedeutet groß. It's an oxymoron. Das ist ein Oxymoron. Prosperity gospel is an oxymoron. Wohlstandsevangelium ist ein Oxymoron. Because you can't have a gospel that's not ridiculously good, better than you can ever imagine. Denn es gibt kein Evangelium, das nicht unglaublich gut ist, besser als du es dir jemals ausmalen könntest. So there is only one gospel and it's ridiculously powerfully one. Es gibt nur ein Evangelium und es ist unwahrscheinlich kraftvoll und wunderbar. So if you take, for instance, the word out, why do you even add the word prosperity to the gospel? It has nothing to do with it. Warum hat man das Wort Wohlstand überhaupt zu dem Wort Evangelium hinzugefügt? Es hat nichts damit zu tun. So I don't need to preach for or against the prosperity gospel. I preach the gospel. Ich muss also nicht für oder gegen das Wohlstandsevangelium predigen. Ich predige das Evangelium. Let's talk about, is prosperity really biblical? Aber lasst uns darüber sprechen, ob Wohlstand tatsächlich biblisch ist. Well, let me tell you something else. Lass mich dir noch etwas anderes sagen. Here is the question that we should ask. Eigentlich müssen wir folgende Frage stellen. Is lack biblical? Ist Mangel biblisch? Lack is a curse. Mangel ist ein Fluch. Poverty is a curse. Armut ist ein Fluch. If you go from the beginning to the end of the whole Bible, you will find out that God is against poverty. Wenn du die Bibel von Anfang bis Ende durchgehst, wirst du herausfinden, dass Gott gegen Armut ist. God created the most incredible, perfect, abundant garden and then he put man in there. Gott hat den fantastischsten, genialsten, üppigsten Garten geschaffen und dann hat den Menschen hineingesetzt. God would not have meant to enjoy prosperity, he would have said this. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass Mensch Wohlstand genießt, hätte Folgendes gesagt. Guys, there are a few thousand trees. Leute, es gibt hier ein paar tausend Bäume. And you are only allowed to eat from that one. Und ihr dürft nur von dem einen essen. The others you don't touch. Die anderen rührt ihr nicht an. Das hätte gesagt. But he said, you have to eat freely from everything, just don't touch one. That shows his heart. Doch, hat gesagt, ihr seid frei von allen Bäumen zu essen. Ihr dürft nur diesen einen nicht anrühren. Dies zeigt uns sein Herz. Let's even define prosperity how I understand. Lasst uns definieren, was Wohlstand ist, so wie ich das verstehe. Prosperity we always connected to money, which is so wrong. Wohlstand wird immer mit Geld in Verbindung gebracht und das ist so falsch. Just like we also always define grace as the unmerited favor of God, which is so wrong. Genau, wie wir Gnade immer als unverdiente Gunst Gottes definieren, was ebenfalls so falsch ist. One aspect of grace is the undeserved favor of God. It's only an aspect. Ein Aspekt von Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes. Es ist nur ein Aspekt. It's only one aspect of prosperity that involves finances. It's only an aspect. Es ist nur ein Aspekt von Wohlstand, der mit Finanzen zu tun hat. Das ist nur ein Aspekt. Divine prosperity is to have everything that I need to fulfill what God put me on this earth for. Göttlicher Wohlstand bedeutet, alles zu haben, was ich brauche, um das zu erfüllen, wozu Gott mich auf diese Erde gestellt hat. What does it help you if you're a billionaire, but you're so sick you can't fulfill God's purpose? Was nutzt es dir, wenn du ein Milliardär bist, doch du bist gleichzeitig so krank, dass du Gottes Berufung nicht erfüllen kannst? What does it help you if you have all the money in the world and yet your family is completely destroyed? Was nutzt es dir, wenn du alles Geld der Welt hast, doch deine Familie ist komplett zerstört? We have to stop limiting prosperity to money. Wir müssen aufhören, Wohlstand auf Geld zu beschränken. Ask yourself this question: Do you have what you need to fulfill what God put you on this earth? Stell dir diese Frage: Hast du alles, was du brauchst, um das zu erfüllen, wozu Gott dich auf diese Erde gestellt hat? Look. Schau. I need a lot of money every single month to do what God wants me to do. Ich brauche jeden Monat sehr viel Geld, um das zu tun, was Gott von mir möchte. And it's constantly increasing as we open more orphanages. Und es wird ständig mehr, weil wir immer mehr Waisenhäuser eröffnen. We are coming close to having 100 full-time employees in Brazilian Kids Care taking care of our project. Wir haben fast 100 vollzeitliche Mitarbeiter bei Brazilian Kids Care, die sich um unser Projekt kümmern. So what does it help me if I have a vision and the burden to save the children but not the finances to feed them? Was nutzt es mir also, wenn ich die Vision und die Last habe, die Kinder zu retten, aber nicht die Finanzen, um sie zu ernähren? Think about it. Überleg dir das einmal. It's not prosperity. Das ist kein Wohlstand. So prosperity is that I can wake up every day and be absolutely sure. Wohlstand bedeutet, dass ich jeden Tag aufwache und absolut sicher sein kann. That I have the mental capacity. Dass ich die mentale Fähigkeit. I have the physical strength and energy. Die körperliche Kraft und Energie. I have the health. Die Gesundheit. And I have all the finances to do what God wants me to do today. Und all die Finanzen habe, um das zu tun, was Gott heute von mir möchte. That's prosperity. Das ist Wohlstand. So of course prosperity is biblical. Deshalb ist Wohlstand selbstverständlich biblisch. Why would God want you? Why would God give you a plan and then don't give you the resources to make it happen? Warum sollte Gott dir einen Plan geben und dann gibt er dir nicht die Ressourcen, um ihn umzusetzen? It's like I'm having a business. Das wäre so, als ob ich eine Firma hätte. That I'm hire a general manager to run the business. Und einen Geschäftsführer einstellen würde, der die Firma leiten soll. And I'm saying, but I'm not going to give any resources to run the business. Dann sage ich, ich gebe dir keine Ressourcen, um die Firma zu leiten. First of all, that's stupid. Zuerst einmal ist das dumm. Secondly, I would not find the general manager. They would all quit before they start. Und zweitens würde ich keinen Geschäftsführer finden. Sie würden alle wieder gehen, bevor sie angefangen haben. It's natural to think like this. Es ist natürlich, so zu denken. But with God, we don't think like that. Aber bei Gott denken wir nicht so. With God, we think he will want me to barely survive, that I'm stressed too much. Don't even know how to make it through. Bei Gott denken wir, er möchte, dass ich gerade so überleben kann und dass ich so gestresst bin, dass ich kaum weiß, wie ich es durch den heutigen Tag schaffen soll. What kind of a theology is this? Was für eine Theologie ist das? Show the heart of God. Sie stellt nicht Gottes Herz dar. It's completely against his desire. Steht im vollkommenen Widerspruch zu seiner Sehnsucht. And it doesn't even, the Bible doesn't even prove that. Und die Bibel bestätigt dies noch nicht einmal. So look. Also schau. Once you understand that God is a good and incredible kind God. Wenn du erst einmal verstehst, dass Gott ein guter und unvorstellbar freundlicher Gott ist. And resources is a very little thing for him. Und dass Ressourcen nur eine Kleinigkeit für ihn sind. Here is I believe, here is what happened. Und dann glaube ich, dass Folgendes geschieht. Because I've always believed this. Ich habe schon immer das geglaubt. But it really grabbed me in 2014. Aber 2014 ist mir das wirklich klar geworden. When I had a prophetic encounter with God where he spoke to me for 56 minutes so I could hear it. Als ich eine prophetische Begegnung mit Gott hatte und er 56 Minuten lang mit mir gesprochen hat, so dass ich ihn hören konnte. One of the things he said was this. Eines der Dinge, die er sagte, war dies. He said, Reinhard, I want every one of my children to be a millionaire. Reinhard, ich möchte, dass jedes von meinen Kindern ein Millionär ist. ist. Because I want my children to be blessed. Denn ich möchte, dass meine Kinder gesegnet sind. And I never want the preaching of the gospel of the kingdom to stop because of lack of finance. Und ich möchte nie, dass die Verkündigung des Evangeliums vom Reich Gottes jemals aufhört wegen mangelnden Finanzen. So look. Also schau. God wants me to prosper because he wants me to have a blessed life. Gott möchte, dass ich wohlhabend bin, weil er will, dass ich ein gesegnetes Leben habe. And God wants me to prosper so that I can be a blessing. Und Gott möchte, dass ich wohlhabend bin, um ein Segen zu sein. What did he say to Abraham in Genesis 12? Was hat er zu Abraham in 1. Mose 12 gesagt? I will bless you and make you a blessing. Ich werde dich segnen und zu einem Segen machen. Before he told man to multiply himself and to take care of the earth, he first blessed him. Bevor er dem Mensch aufdruckt, sich zu vermehren und sich um die Erde zu kümmern, segnete er ihn. So God first, the Bible says this, and God blessed man and said. Die Bibel sagt, Gott segnete den Menschen und sagte. So first he released his blessing and then he gave him the job. Er setzte also zuerst seinen Segen frei und dann gab er ihnen die Aufgabe. I've had so many people come to me say, God told me that I should have an orphanage and for 20 years I've been waiting. I can't have one because I don't have the money. Viele Leute kamen und sagten, Gott hat mir gesagt, ich soll ein Waisenhaus bauen, doch seit 20 Jahren warte ich. Ich kann es nicht, ich habe kein Geld. And they blame it on God. Und sie geben Gott die Schuld dafür. It is their wrong belief and their wrong mentality. Es ist ihr falscher Glaube und ihre falsche Mentalität. In dem Moment, als mein Herz für die Kinder in Brasilien gebrochen wurde, begann ich, mich zu bewegen. Denn ich verstehe, Gottes Wohlstand bedeutet, dass ich alles tun kann, was ich tun muss, und deshalb mache ich es. So let's go back to my prophetic encounter. Kehren wir zurück zu meiner prophetischen Begegnung. Because God didn't stop there. Denn Gott hat an dieser Stelle nicht aufgehört. So he wants you to be blessed and prosperous. Er möchte also, dass du gesegnest und wohlhabend bist. And he wants you to be generous and finance the gospel, the preaching of the gospel of the kingdom. Und er möchte, dass du großzügig bist und die Verkündigung des Evangeliums vom Reich Gottes finanzierst. Then he added. Dann fügte er hinzu. He said, very few of my children have learned to access the wealth of heaven. Nur sehr wenige von meinen Kindern haben gelernt, auf den Reichtum des Himmels zuzugreifen. And he said, and most of them who have. Und er sagte, und die meisten, die es gelernt haben, have allowed the love of money to grip the heart. Haben zugelassen, dass die Liebe zum Geld ihr Herz verdirbt. And this has hurt me so deeply. Und das verletzte mich so sehr. In 2014, in January 12th, am 12. Januar 2014, when I had this encounter, als ich diese Begegnung hatte, I said to the Lord, sagte ich zum Herrn, I will not be like this, I promise. Ich werde nicht so sein, das verspreche ich. Never will I love money. Ich werde niemals Geld lieben, but never will I reject prosperity. Aber ich werde auch niemals Wohlstand ablehnen. Because if I reject prosperity, I'm rejecting fulfilling His purpose on earth. Denn wenn ich Wohlstand ablehne, lehne ich es ab, seine Bestimmung auf der Erde zu erfüllen. We have to stop being so religious. Wir müssen aufhören, so religiös zu sein. And we have to stop to react. Und wir müssen aufhören zu reagieren. Yes, the majority of the people have learned to access the wealth of heaven have allowed their hearts to be conquered by the love of money. Yes, that's what God told me. Ja, die Mehrheit der Personen, die gelernt haben, auf den Reichtum des Himmels zuzugreifen, haben erlaubt, dass ihr Herz von der Liebe zum Geld erobert wurde. Ja, das hat Gott mir gesagt. So do you think now that we react and want a poverty gospel, this pleases his heart? Aber denkst du, wenn du darauf mit einem Armutsevangelium reagierst, dann erfreut das sein Herz? What displeases the heart of God is that the love of money has conquered them, not that they've learned to access the wealth of heaven. Gottes Herz ist betrübt, weil sie von der Liebe zum Geld erobert wurden, nicht weil sie gelernt haben, auf den Reichtum des Himmels zuzugreifen. So for us to react towards this is an offense to the cross. Wenn wir auf diese Weise reagieren, ist das eine Beleidigung für das Kreuz. Think about this. Überleg dir das. Unless you truly believe in divine prosperity, you can never be generous. Wenn du nicht an göttlichen Wohlstand glaubst, kannst du niemals großzügig sein. And God is a God of generosity. Und Gott ist ein Gott der Großzügigkeit. We are supposed to be generous at every occasion. Wir sollen bei jeder Gelegenheit großzügig sein. In 1982 in August, God gave me a scripture that I've claimed with all my heart. Im August 82 gab mir Gott eine Schriftstelle, die ich mit ganzem Herzen in Anspruch genommen habe. From 2 Corinthians. Aus 2. Korinther. God makes all grace abound to you. Gott aber vermag dir jede Gnade. Then you will always have sufficient. Damit du immer Genüge hast. Always. Immer. That's the New Testament, that's the New Covenant, that's talking about money. Das ist das Neue Testament, das ist der neue Bund, der über Geld spricht. And that you can be generous in every occasion. Und damit du in jeder Situation großzügig sein kannst. So if you don't always have sufficient and if you cannot be generous whenever it needs to be, you are not living God's purpose. Wenn du also nicht immer genug hast und nicht immer großzügig sein kannst, wenn es notwendig ist, dann lebst du nicht in Gottes Bestimmung. Reinhard, help me to experience this. Reinhard, wie erlebst du das? I just did. Ich habe es einfach getan. Take the scripture and write it on your heart. Nimm die Bibelstelle und schreib sie auf dein Herz. Make it part of your life. Mach sie zum Teil deines Lebens. Understand that you have to meditate on God's truth to make it a reality in your life. Begreif doch, dass du über Gottes Wahrheit meditieren musst, um sie zu einer Realität in deinem Leben zu machen. And repent from your religious mindset. Und wende dich ab von deinem religiösen Denken. Stop chasing money. Hör auf, Geld nachzujagen. Write the truth of your heart. Schreibe die Wahrheit auf dein Herz. And you will experience Proverbs 10:22. Und du wirst Sprüche 10:22 erleben. The blessing of the Lord makes rich and adds no sorrow to it. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt dem nichts zu. I don't chase money, I don't chase prosperity, it's chasing me. Ich jage Geld nicht hinterher, ich jage Wohlstand nicht hinterher, er verfolgt mich. Because my heart has grasped this beautiful truth. Denn mein Herz hat diese herrliche Wahrheit ergriffen. So I can be generous to the people around me. Ich kann großzügig gegenüber den Menschen um mich herum sein. I can be generous to the poor. Ich kann großzügig gegenüber den Armen sein. I can be generous to the children who are suffering so terribly. Ich kann großzügig gegenüber den Kindern sein, die so furchtbar leiden. Gonna finish with this. Ich werde mit dem schließen. Debbie and me have a goal that before we either leave this earth or Jesus takes us. Debbie und ich haben ein Ziel, dass wir, bevor wir entweder die Erde verlassen oder Jesus uns zu sich nimmt, that we will live well with 1% and give away 99% every year. Ein gutes Leben mit 1% führen und 99% weggeben jedes Jahr. That's our goal. Das ist unser Ziel. People who have not learned to prosper can never be generous. Menschen, die nicht gelernt haben, wohlhabend zu sein, können niemals großzügig sein. I hope you enjoy. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Click the like if you did and share it with everybody. Klicke auf Like, wenn dies der Fall ist, und teile es mit jedem. World needs to prosper. Die Welt muss gedeihen. Christian world. Die christliche Welt. So that we can show the people that we care. Damit wir den Menschen zeigen können, dass wir uns um sie kümmern. And that we show the people God is a good God. Und damit wir den Menschen zeigen können, dass Gott ein guter Gott ist. It took me a long time to learn this. Ich habe lange gebraucht, um das zu lernen. Because of all the religious garbage written on my heart. Wegen all dem religiösen Mist, der auf mein Herz geschrieben war. See you next time. Wir sehen uns beim nächsten Mal.